Mit Bibel heute durchs Buch der Bücher auf ERF Plus. Eine spannende Begegnung zwischen Jeremia und seinem Prophetenkollegen Hanania steht im Mittelpunkt von Jeremia Kapitel 28. Und damit herzlich willkommen zu Bibel heute. Lassen Sie sich dabei mit hineinnehmen in eine schwere Zeit im alten Israel. Wir sind im Jahr 594 vor Christus. Ein Teil des Volkes ist schon im Exil und die Zurückgebliebenen gehören eher der unteren Schicht an und stehen unter dem Joch des babylonischen Königs Nebukadnezar. Jetzt aber erstmal der Text aus Jeremia Kapitel 28. Sie hören ihn in der Übersetzung nach Martin Luther und in der Fassung der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hanania, der Sohn Asurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn, in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Und ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda, samt allen Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr. Denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes, die im Hause des Herrn standen, und sagte: Amen, der Herr tue so. Der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle Weggeführten. Doch höre dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volks. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind von alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg, von Unheil und Pest. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr, ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe zwei Jahre um sind, und es vom Nacken aller Völker nehmen. Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte: Geh hin und sage Hanania, so spricht der Herr, du hast das hölzerne Joch zerbrochen, aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen, und auch die Tiere habe ich ihm gegeben. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania! Der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Darum spricht der Herr, siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen, dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Und der Prophet Hanania starb, im selben Jahr, im siebenten Monat. Soweit der Text aus dem Buch Jeremia, Kapitel 28. Mehr dazu kommt jetzt von Hans-Otto Heppinghaus aus Gifhorn. Wahnsinn! Über Nacht soll ich tatsächlich reich werden. Im gebrochenen Deutsch erhalte ich eine Mail, aus der ich erfahre, dass ich, obwohl ich passionierter Nichtspieler bin, doch tatsächlich 6 Millionen Dollar gewonnen hätte. Wer kann nicht einmal eine solch finanzielle Spritze gebrauchen? Doch als Internetbenutzer, dem diese Gewinnversprechungen nicht fremd sind, weiß ich sofort, dass solche Zusagen nur von Gaunern kommen. Sie locken mit einer hohen Gewinnsumme, die man dann angeblich aber nur bekommt, wenn man vorher für diverse Gebühren eine Zahlung von rund 600 Euro auf ein Konto tätigt. Trotzdem will ich mehr wissen. Es folgen wertlose Dokumente und die Kopie eines Ausweises, der sich schon auf den ersten Blick als eine äußerst plumpe Fälschung erweist. Überall in unserem Leben begegnen uns Mogelpackungen. Auf den ersten Blick wird ein tolles Schnäppchen angeboten, aber das böse Erwachen folgt meistens stehenden Fußes. Es ist dann bitter, vor allen Dingen, wenn man vorher viel Zeit, Geld, Hoffnung und Freude investiert hat. Mit einer Mogelpackung besonderer Art haben wir es auch heute zu tun. Israel 594 vor Christus. Das Volk Gottes steht unter der Zwangsherrschaft Babylons. Die Oberschicht ist nach dort abgeführt. Der Vasall Zedekia, der von Nebukadnezar eingesetzt ist, herrscht als König. Die Israeliten sind ihm auf Gedeih und Verderb ausgesetzt, denn Zedekia saugt gnadenlos die eigenen Landsleute aus. Eine absolut verfahrene Situation. Doch plötzlich kommt Hoffnung auf. Israels Nachbarvölker wollen sich wehren und bereiten einen Aufstand gegen den verhassten König Nebukadnezar vor. Wortführer ist der Prophet Hanania. Vollmundig verkündigt er im Auftrag Gottes in einer vorherschauenden Prophetie: »Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen, und ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, an diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen.« Mit anderen Worten: Gott ist mit uns, wir schaffen den Aufstand. Jeremia, auch ein Prophet, ist aber anderer Meinung. Natürlich ist er auch für das Ende der babylonischen Abhängigkeit, aber er hat von Gott aufgrund der Gottlosigkeit des Volkes das Gericht über Israel empfangen. Und dieses kann nun nicht mit einem Aufstand umgangen werden. Es sind ausschließlich Wunschvorstellungen, die Hanania vor den Priestern und dem Volk als Wort Gottes vorträgt. Jeremia, der das Gerichtszeichen, das hölzerne Joch durch die Straßen tragen muss, wird als Störenfried empfunden, der in den Augen der anderen nicht die Autorität Gottes besitzt. Ist es dann ein Wunder, wenn sein Gegenspieler Hanania seinen Worten Taten folgen lässt und das Gerichtszeichen aus Holz sicherlich unter dem Jubel der Anwesenden zerbricht? Mit diesem demonstrativen Zeichen seiner stürmischen Hoffnungsrede verschafft sich der falsche Prophet den nötigen Respekt. Seine Worte gehen bei den Unterdrückten runter wie Öl. Hanania macht Mut. Er spricht das öffentlich aus, was alle hören wollen. Gott ist mit uns. Das erntet natürlich Zustimmung, denn hier redet Gott persönlich. Das macht ungemeinen Eindruck und lässt aufhorchen. An eine Mogelpackung denkt doch keiner. Der Faszination einer baldigen Freiheit von dem verhassten Nebukadnezar kann sich keiner verschließen. Klar, es wird Opfer kosten, aber was tut man nicht alles für die Freiheit? Die Aufständischen in Spe sind guten Mutes, schließlich hat Hanania Gott auf seiner Seite. Zumindest meinen das auch seine Zuhörer, die ja bekanntlich nur das hören wollen, wie Luther es in einem anderen Zusammenhang mal so treffend sagt, nachdem einem die Ohren jücken. Ist es dann ein Wunder, wenn sein Gegenspieler Hanania seinen Worten Taten folgen lässt und das Gerichtszeichen aus Holz sicherlich unter dem Jubel der Anwesenden demonstrativ zerbricht? Auch wenn Hanania angeblich im Namen Gottes redet, seine Botschaft ist und bleibt eine Mogelpackung, denn Gott kann man auch mit den frommsten Worten nun einmal nicht vor seinen eigenen Glaubenskarren spannen. Er lässt sich nicht von falschen Lügenpropheten beeindrucken, auch wenn Jeremia erst einmal unverrichteter Dinge schweigend den Ort des Geschehens verlässt. Gibt es heute nicht auch oft Situationen, in denen man Menschen trifft, die meinen, sie würden im Auftrag Gottes reden? Mit göttlicher Autorität werden geistliche Geschwister ins Abseits gedrängt. Schnell verschaffen sich diese Machtmenschen die nötige Autorität, besonders wenn nach Hananias Vorbild auch mal ein Joch zerbrochen wird. Dann fliegen solchen zweibeinigen Mogelpackungen die Herzen nur so zu. Doch schaut man sie sich einmal näher an, entdeckt man hinter den scheinbaren Worten von oben doch nur eigene Worte, die letztlich nur die eigene Macht festigen wollen. Aus solchen Erkenntnissen heraus kann es dann auch mal Situationen geben, in denen man sich von den Menschen trennen muss, die meinen, die göttliche Autorität und Erkenntnis für sich allein gepachtet zu haben. Jeremia geht, doch der scheinbare Verlierer kommt wieder. Jeremia entlarvt seinen Gegenspieler mit einer eindeutigen Botschaft, so dass dem falschen Propheten, jene Mogelpackung auf zwei Beinen, jedes Argument fehlt. Jeremia spricht Klartext: Lasst das träumen, ihr habt keine Chance gegen Babylon. Beugt euch unter das Joch Nebukadnezars, nur das ist mein Wille. Ich habe dem Volk ein hölzernes Joch zum Tragen aufgegeben, aber nun werdet ihr ein eisernes tragen müssen. Wie es weiterging, ist bekannt. Der schnelle Tod des falschen Propheten und die spätere Eroberung Jerusalems durch die Babylonier mit Zerstörung des Tempels und dem Exil. Die Folge einer Mogelpackung, mit der der falsche Hananja ein ganzes Volk ins Unglück stürzt. Mir begegnen im Leben immer wieder neuzeitliche Hananjasse, die kurzzeitig Menschen in ihren Bann ziehen. Oft verhalten sie sich dabei so geschickt, dass man ihnen zunächst alles glaubt. Jeremia hatte damals noch nicht den einzigen gültigen Maßstab, den Christen haben, um solche Menschen zu entlarven. Im neuen Bund ist es Jesus und nur Jesus allein, der die Richtschnur für unser Leben, Denken und Handeln sein will. Er setzt meinen Verstand und meine Logik nicht außer Kraft, sondern nutzt meine Fähigkeiten, damit ich diese zur Ehre Gottes und zur Hilfe des Menschen einsetzen darf. Jesu Botschaft ist keine Mogelpackung. Das merke ich spätestens bei seiner Auferstehung. In seiner Nähe stelle ich schnell die Hananiasse der heutigen Zeit fest. Ob sie mir nun 6 Millionen Dollar anbieten oder meinen, in göttlicher Vollmacht mir ihren Willen aufdrücken zu müssen. Nein, ein eisernes Joch lasse ich mir von diesen Menschen nicht mehr auflegen, seitdem Jesus das Joch meiner Sünde und Verdammnis meines Lebens am Kreuz gebrochen hat. Wir Christen brauchen wie damals göttlichen Mut, einem heutigen Hananja entgegenzutreten. Dabei ist es keine natürliche Eigenschaft auserwählter Menschen. Es ist eine Gabe Gottes, die sich entfaltet, wenn man mit beiden Beinen im Leben steht und die Bereitschaft hat, sich Jesus völlig auszuliefern. Wie es dem falschen Propheten Hananja ergangen ist, das war im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Bibel heute. Sie hörten dazu eine Auslegung von Hans Otto Heppinghaus aus Gifhorn.